Wie an jedem wohlfeilen Samstagabend darf ich Ihnen, meine verehrten Damen und geschätzten Herren, eine angenehme und wundersame Nacht wünschen. Als erstes Thema möchten wir heute ein wichtiges Thema besprechen. Und zwar raunt man in unserer Stadt und den umliegenden Dörfern von einer geheimnisvollen, geisterhaften Dame. Ja, so ist es. Erst gestern erreichten mich gleich 3 aufgeregte Anrufe aus unserer wackeren Zuhörerschaft. Alle berichteten von derselben unheimlichen Erscheinung. Eine Frau, ganz in weiß gekleidet, regungslos zwischen den großen Mammutbäumen an der Sprunghöhe stehend. Und kaum ward sie erblickt, so löste sie sich auf. In Nebel und nichts. Die Förster sprechen von Lichtbrechungen, die Behörden von Täuschungen. Doch seltsam ist, immer fällt derselbe Satz, kaum hörbar, vom Wind getragen. Ich suche ihn noch. Vor 50 Jahren ist dort oben der Förster Felix Albrecht beim Pflanzen jener Bäume verunglückt und seine tote Schwester wandte noch immer, stets auf der Suche nach ihm. Seither ruhe keine Stille mehr im Wald. Ist dies nur Märchen und Mummenschanz? Oder gar bittere Wirklichkeit? Nun, meine Herrschaften, wir werden der Sache gewiss auf den Grund gehen. Bleiben Sie bei uns, Volksburger und die Spätstunde, wie alle Samstage hier bei Ihrem Lokalradio, HRF 2. L is for the way you look at me. O is for the only one I see.